14 Tage darauf starb Dr. Lanyon. Am Abend nach dem Begräbnis, dem Utterson mit schmerzlichster Empfindung beigewohnt hatte, saß der Advokat allein in seinem großen Arbeitszimmer, das spärlich von einem Lichte erleuchtet war. Vor ihm lag ein großer, schwerer Brief, auf dessen Kuvert mit Lanyons Hand geschrieben stand: Für John G. Utterson allein. Sollte er vor mir sterben, ungeöffnet zu verbrennen. Der Advokat fürchtete sich fast, das Siegel zu brechen. Ich habe heute einen guten Freund begraben, dachte er sich. Soll ich jetzt vielleicht noch einen anderen verlieren? Endlich entschloss er sich. Das große Kuvert enthielt nur einen ebenfalls sorgfältig versiegelten Brief, auf dessen Umschlag geschrieben stand: Nicht vor Dr. Henry Jekylls Tode oder seinem Verschwinden zu eröffnen. Utterson konnte kaum seinen Augen trauen. Hier stand es wieder geschrieben, das unheimliche, drohende Wort Verschwinden, gerade wie in dem unerklärlichen Testament, das er übrigens Jekyll längst zurückgegeben. Hier war wieder die Möglichkeit des Verschwindens mit dem Namen Henry Jekyll verbunden. In dem Testament ließ sich diese finstere Voraussetzung durch die fluchwürdige Verbindung mit Hyde einigermaßen erklären. Aber hier stand das Wort wieder, mit Lanyons eigener Hand geschrieben. Was mochte es nur bedeuten? Der Advokat wollte schon die Verfügung Lanyons unberücksichtigt lassen und das Siegel brechen. Nicht aus Neugierde, sondern in der Hoffnung, dass er etwas in dem Briefe finden werde, das ihm ermögliche, dem unglücklichen Jekyll zu helfen. Doch sein strenges Ehrgefühl, den Bestimmungen eines toten Klienten gegenüber, das Andenken an seinen alten Freund, den er heute Morgen begraben, hinderten ihn daran. Mit schwerem Herzen legte er den Brief in einen geheimen Verschluss des eisernen Schrankes. Seit jenem Abend hatte sich Uttersons ein eigentümliches Gefühl bemächtigt. Er empfand eine unerklärliche Abneigung, eine gewisse Furcht, Jekyll allein zu sehen. Er dachte fortwährend und mit aller Freundschaft an ihn, aber zu gleicher Zeit mit Sorge und Beängstigung. Er ging häufig nach dem Hause, um sich zu erkundigen. Und es war stets eine gewisse Erleichterung, wenn Poole den gewöhnlichen Bescheid gab: Der Herr Doktor ist nicht zu sprechen. Es war ihm angenehmer, sich mit dem alten Diener vor der Tür einige Minuten zu unterhalten, auf dem offenen, belebten Square, wo das Leben und Treiben der großen Stadt an sein Ohr schlug, als in das öde, dunkle Haus zu treten, wo der unglückliche Bewohner in freiwilliger Gefangenschaft lebte. Was Poole zu sagen hatte, war auch nicht geeignet, den Advokaten zu beruhigen. Der Doktor ließ sich fast gar nicht mehr sehen. Er war von morgen bis zum Abend in seinem Laboratorium, wo er auch mitunter die Nacht zubrachte. »Er scheint sehr traurig zu sein«, sagte Poole. »Er spricht fast nie, er meidet uns, er liest nicht. Er muss etwas sehr Schweres auf dem Herzen haben.« Utterson hatte sich so an diese trostlosen Nachrichten gewöhnt, dass mit der Zeit seine Besuche seltener und seltener wurden.